Hol dir ein Bier und trinke jetzt mit mir. Wir heben das Glas auf dies und auf das, Geburtstag und Hochzeit und Kind. Erfolg im Büro, im Sport sowieso und was uns der Alltag so bringt. Wir ziehen um die Welt, doch was nützt dein Geld, wenn du krank zu Hause bist? Drum heb doch das Glas und trinke auf das, was für uns das Wichtigste ist. Auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit und auf das Leben trink ich mit dir, dass wir gesund sind, im Herzen jung sind, noch viele Jahre, das wünsch ich mir. Immer nur, toujours auf die Uhr, als könnte dir etwas entgehen. Dass du hier und jetzt dich plagst und dich hetzt, das kannst du oft selbst nicht verstehen. Drum nimm dann und wann deine Frau in den Arm und sag ihr, wie sehr du sie liebst. Heb mit ihr das Glas und trinke auf das, was man noch im Leben vergisst. Auf die Gesundheit, auf die Gesundheit und auf das Leben trink ich mit dir, dass wir gesund sind, im Herzen jung sind, noch viele Jahre, das wünsch ich mir. Auf die Gesundheit, auf die Gesundheit und auf das Leben trink ich mit dir, dass wir gesund sind, im Herzen jung sind, noch viele Jahre, das wünsch ich mir. Noch viele Jahre, das wünsch ich mir.